In die Trichter pressen wir unsere Leiber, drücken unsere Gesichter in die Erde, wenn die Hölle über uns schreitet. Um glühheiße Gewehrläufe krampfen sich blutleer scheinende abgemagerte Hände, auf deren Rücken dicke Aderstränge liegen. Die Uniform ist zu weit geworden, ist abgeschabt, die Knie hängen heraus. Das Feldgrau und das Grün des Rockkragens erhielt in glühheißer Sonne, im strömenden Regen, im Schlamm Flanderns, im Matsch des Artois alle Schattierungen dieser Mischfarbe. Aber das Gewehr hat ein blitzblankes Schloss, ein blitzsauberes Visier. Im Kasteninneren des Maschinengewehrs läuft eine gut geölte und sauber blinkende Maschinerie. Die Fragen, die mich nun, wenn man solche Dinge liest, beschäftigen, sind, wie kommt es eigentlich zustande, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts, während des Ersten Weltkriegs, die Maschinen beginnen, Kriege zu machen und die Menschen nur noch als Abfall darin vorkommen. Oder um es mit Gerd Loving auszudrücken, als Wetware. Denn um da eines von vielen Beispielen für Wetware während des Ersten Weltkriegs zu nennen, Maschinengewehre, von denen hier in dem kleinen Abschnitt die Rede war, brauchen, um den heißen Lauf, der bei bestimmten Schussgeschwindigkeiten bis zum Glühen heiß wird, um den zu kühlen, meistens eine mit Wasser gefüllte Ummantelung. Und diese Ummantelung braucht natürlich ziemlich viel Wasser, was heißt, solche Waffen sind erstens mal in der Wüste unbenutzbar, wo es kein Wasser gibt, oder dann in bestimmten Situationen auf dem Schlachtfeld, wo Wassermangel herrscht, nur sehr schwer einzusetzen. Und in solchen Fällen gibt es dann das Reglement, dass das Trinkwasser der Mannschaften zum Kühlen der Läufe verwendet werden soll. Was also ein ziemlich einleuchtendes Beispiel ist dafür, dass die in einem Krieg, den man fast als die Urgeschichte der Kriege des 20. Jahrhunderts bezeichnen könnte, beginnen die Maschinen gegeneinander zu kämpfen und die Menschen nur noch als Waffenumgebungen vorkommen, als Bediener von Maschinen, die bis in ihre physische Existenz auf die Maschine eingeschworen werden. Und die Fragen, die mich jetzt nur interessieren, wenn man das liest, der Mensch oder der Bediener der Maschinen als Abfall und drinnen das blitzblanke, saubere Schloss. So ist meine Ausgangsfrage, was ist ein blitzblankes, sauberes Schloss? Denn das ist ein, soll man sagen, ein sehr abstraktes Gebilde. Je weniger Mensch, desto mehr Glanz. Also der Mensch ist nur ist gewissermaßen ist der Dreck. Schmutzfaktor. Der Schmutzfaktor, genau. Und die Frage ist jetzt, auf welche Weise entstehen diese blanken Maschinen, die ja, so wenn sie so dastehen, noch nichts weiter sind als ein Mythos. Und hinter diesem Mythos stehen aber ganz bestimmte diskursive Praktiken. Da steht ein bestimmtes Verfahren, bestimmte Weise, Maschinen zu produzieren und eine bestimmte Funktionsweise von Maschinen dahinter. Ich hatte mir das mal so formuliert, dass unter Umständen in diesem urgeschichtlichen Krieg des 20. Jahrhunderts, wenn man es so benjaminesk ausdrücken will, im Hintergrund ständig das Bild einer idealen Maschine steht. Und diese ideale Maschine im Vergleich zu der Mensch eben wirklich nur als Umgebung oder Abfall vorkommt, das ist eine Maschine, die man jetzt technisch gesehen so charakterisieren könnte. Sie ist erstens austauschbar und zweitens zwangläufig. Austauschbar heißt, es muss sich um eine Maschine handeln, deren einzelne Teile universell von Maschine zu Maschine zu gebrauchen sind. Und diese Geschichte dessen, was die Ingenieure Austauschbau von Maschinen nennen, kulminiert, hat einen ersten Kulminationspunkt, ganz sicherlich im Ersten Weltkrieg, reicht aber zurück bis ins 19. Jahrhundert, bis zu den Waffen Samuel Colts, der gemeinhin als der erste gilt, der jedenfalls öffentlich ausstellbare Waffen aus austauschbaren Einzelteilen produziert hat. Man muss sich vorstellen, wenn man annimmt, wie das kleine Zitat, das ich zu Anfang vorgelesen habe, das Maschinengewehr für den Ersten Weltkrieg sowas wie eine Art Leitmaschine ist. Man kann ja sagen, im 19. Jahrhundert zum Beispiel wird oft die Dampfmaschine als eine Art Leitmaschine einer Epoche genommen. Und so könnte man mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die Leitmaschine des Ersten Weltkrieges, mit der Betonung natürlich auf den maschinellen Aspekt, das Maschinengewehr ist. Und im Maschinengewehr kommt nicht weniger zusammen als eine gesamte mehr als 200 Jahre andauernde Geschichte der Entwicklung von Handfeuerwaffen. Und das zentrale Teil jeder Handfeuerwaffe ist das, was man eben das Gewehrschloss nennt. Und das hat eine Entwicklung, die irgendwann umkippt zur Maschine. Also ein normales Gewehrschloss bei einem Infanteriegewehr des Anfang des 19. Jahrhunderts wird gemeinhin von den Fachleuten als ein intermittierender Mechanismus betrachtet. Das heißt, man muss immer wieder spannen und dann laden und dann ist das Teil schussbereit und dann kann man zielen und dann wird gefeuert. Das impliziert auch eine ganze psychologische Struktur, die dann bei dem Militär als quasi als Benutzeroberfläche antrainiert wird und die Fachleute einteilen in eine Dreierstruktur aus Laden, Zielen, Feuern. Und genau diese Dreierstruktur, die bildet die Basis von einer ganzen Disziplinartechnik der infanteristischen Erziehung, kann man sagen, seit dem 18. Jahrhundert. Ein Element, das übrigens sogar Foucault in Überwachen und Strafen nicht entgangen ist. Das heißt, je nach dem technischen Stand der Feuerwaffen entwickelt sich auch die Disziplinartechnik des Militärs. Bis, kann man sagen, bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es zum Beispiel kaum Waffen, die sehr genau schießen. Genaue Waffen sind erst möglich, als es gedrehte Gewehrläufe gibt und man da Geschosse so weit stabilisieren kann, dass sich überhaupt das Zielen lohnt. Das heißt also, eine ganze Funktion, auf die sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die infanteristische Erziehung stürzt, gibt es vor Mitte des 19. Jahrhunderts überhaupt nicht, nämlich das Moment des Zielens. Und das ist, würde ich mal annehmen, ein kultureller Faktor von sehr hoher Bedeutung. Denn was ist das Zielen? Das ist eine bestimmte Relation von Subjekt und Objekt zum Beispiel. Eine Relation, die indirekt auch Hegel nicht entgangen ist, der bei der Erfindung der Feuerwaffe nur davon redet, dass die Feuerwaffe eine höhere Stufe der Allgemeinheit darstellt, denn man feuert mit der Feuerwaffe, so schreibt er, gewissermaßen ins Allgemeine hinein. Was natürlich für seine, für seine Zeit bereits überhaupt nicht mehr stimmt, sondern genau um die 30er Jahre des 19. Jahrhunderts beginnt man Waffen zu konstruieren, mit denen man allererst richtig zielen kann. Und diese Geschichte des Zielens, die man sicher mit einigem Gewinn für kulturhistorische Analysen schreiben könnte, die dauert so lange, bis das erfunden wird, was man Maschinenwaffe nennt. Oder wie das Ende des 19. Jahrhunderts auch von den Fachleuten bezeichnet wird, die Maschine als Waffe. Und das ist nun ein ganz neuer Gesichtspunkt, in dem sich eine bestimmte Struktur aufgrund einer technischen Änderung vollkommen umstülpt. Das heißt, Laden, Zielen, Feuern ist nur mehr eine Frage eines Mechanismus. Das heißt, die gesamte disziplinarische Struktur ist in einen einzigen Mechanismus integriert. Und in dem Moment, wo das möglich ist, beginnt man dann auch zum ersten Mal Feuerwaffen als Maschinen zu analysieren. Und selbst so kleine antiquierte Teile wie die Schlösser von Flintengewehren als kleine Maschinenmechanismen zu analysieren und dann eine Geschichte aufzubauen, der Feuerwaffe, die irgendwie kulminiert in der Maschine als Waffe, innerhalb derer zwangläufig sämtliche Prozesse in einem Mechanismus, in einem maschinellen Prozess integriert sind. Man kann also reden von einer steigenden maschinellen Integration sämtlicher Funktionen, die um die Handfeuerwaffe herum sich gruppieren. Und Zwangläufigkeit nun meint nichts anderes als genau diesen Prozess, der einmal losgelassen, zwangläufig sich immer wiederholt. Das Maschinengewehr, so wie das pointiert Major Chin von dem Ordnance Department ausdrückt, wenn der Mensch, der hinter dem Maschinengewehr sitzt, getötet wird, läuft das Maschinengewehr immer noch. Das heißt, es handelt sich hier um eine erste Form von einem zwangläufigen, automatischen Prozess. Und ich vermute, dass also diese Idealität dessen, was das Maschinelle während des Ersten Weltkrieges ist, zum einen diese Austauschbarkeit ist und zum anderen die Zwangläufigkeit eines maschinellen Prozesses. Man könnte aber vermuten, dass die Erziehung dieser Soldaten noch gar nicht angepasst war. Im Ersten Weltkrieg, dass sie sozusagen noch gedrillt wurden in der Tradition des 18. und 19. Jahrhunderts. Mhm. Das ist sicherlich richtig, jedenfalls für die Masse der Soldaten. Seit 1908 gibt es zum Beispiel in der preußischen Armee Maschinengewehrkompanien. Das sind Spezialisteneinheiten, die auch noch einen Sonderstatus haben. Das sind Elitetruppen, die auch besonders ausgewählt werden und die zunächst die einzigen sind, die als Bedienungsmannschaften für diesen neuen Typus von Waffe gelten. Und deren Ausbildung, die ist sehr konzise um diese Waffe herum gruppiert. Und da das beginnt also bei der Kommandostruktur, die natürlich eine vollkommen andere ist als bei der Feuerwaffe, wo nur der Einzelne integriert werden muss in eine bestimmte Kommandostruktur. So sind es da fünf Leute, die immer um die Bedienung einer Waffe herum organisiert werden. Der eine hält den Gurt, der andere guckt, wo man hinschießen muss, der Dritte drückt ab und so weiter und so weiter. Das ist also ein Stand, auf dem Eliteeinheiten dafür da sind, Maschinen zu bedienen. Während des Ersten Weltkriegs aber beginnt ein Prozess, der dann vor allem durch die dritte oberste Heeresleitung beschleunigt wird, und der, in dem kulminiert, was Ludendorff dann am Ende des Krieges sagen wird. Und so war der Infanterist gewissermaßen selbst, und so war das Maschinengewehr gewissermaßen zum Infanteristen geworden. Und das heißt, das ist wieder eine bestimmte, lässt sich zurückführen, wahrscheinlich auf eine bestimmte technische Entwicklung, nämlich die Entwicklung des leichten Maschinengewehrs, die nicht mehr ein Geschütz ist, sondern wo ein Maschinengewehr transportabel, mobil und angepasst an die Taktiken des Infanteriesturmes entwickelt wird. Und deswegen, so würde ich vermuten, ist die entscheidende Entwicklung des Ersten Weltkrieges das Maschinengewehr, das auch in die deutsche Sprache eingegangen ist, nämlich das Maschinengewehr mit der Bezeichnung 0815, das erste, erstens leichte Maschinengewehr und zweitens das erste in vollkommener Austausch und Massenproduktion hergestellte Gerät, Kriegsgerät. Yeah. traditionell ist das eigentliche, da wo die Frage der Austauschbarkeit beginnt, ist das Gewehrschloss. Und das war so seit dem Ende des 18. Jahrhunderts und genauer gesagt seit 1777, wo zum ersten Mal ein französischer Gewehrschlossbauer, Honoré Blanc, es fertigbringt, ein austauschbares Gewehrschloss zu produzieren. Das hat damals großes Aufsehen erregt, es gab sogar eigene Vorführungen im Hotel des Invalides in Paris, wo immer die gleiche, sich dann das ganze 19. Jahrhundert durchhaltende Vorführung stattfand. Man nimmt die Teile von 10 Gewehrschlössern, zerlegt diese Gewehrschlösser in Einzelteile, wirft alles in einen Korb zusammen und lässt dann möglichst Laien und unbedarfte Leute auf diesem Korb die Einzelteile rausnehmen und die Gewehrschlösser wieder zusammensetzen. Großes Erstaunen im Publikum, sowas ist möglich. Und so wird praktisch ein neues, würde ich sagen, maschinelles Prinzip eigentlich geboren. Und diese Austauschbarkeit lässt sich dann als Technologietransfer sehr schön nachweisen, wie das dann vor allem nach Amerika transportiert wird und dort im Ordnance Department zum ersten Mal systematisch weiter betrieben wird und also auf dem Prinzip der Austauschbarkeit sämtliche staatlichen Gewehrfabriken aufgebaut werden, mit einer ganzen Masse von Folgeproblemen, denn Austauschbarkeit lässt sich wirklich nur dann herstellen, wenn ein bestimmtes Maß an Messgenauigkeit erreicht werden kann. Es werden verschiedene Verfahren erfunden, diese Messgenauigkeit herzustellen. Aus Amerika wird das dann um die Mitte des Jahrhunderts nach England zurücktransferiert, in die staatlichen Gewehrfabriken von Enfield, die zum ersten Mal dann in London auf der Weltausstellung ihre neuen Produkte mit der gleichen schönen Vorführung demonstrieren, um dann langsam auf das Festland wieder zurückzukehren und zum Beispiel in Deutschland so berühmte Fabriken wie die Maschinenbau, spätere Werkzeugmaschinenbaufirma Ludwig Löwe AG mit dieser Austauschbarkeit zu beglücken, beziehungsweise diese Austauschbarkeit auch dann in andere industrielle Bereiche zu transferieren. Ein Paradebeispiel, die Nähmaschinen. Zum Beispiel diese Firma Ludwig Löwe AG, die beginnen mit dem Bau von Nähmaschinen. Das dauert ungefähr 2-3 Jahre, bevor sie dann einen riesigen staatlichen Auftrag über Gewehrschlösser bekommen. Und dann ab dato stellen sie über 1,5 Jahrzehnte nur Gewehrschlösser her und bauen um diese Produktion von Gewehrschlössern einen gesamten Konzern auf, mit sämtlichen Subkonzernen, die im Laufe der Zeit eingekauft werden, inklusive einer eigenen Patronenfabrik. Es wird gewissermaßen ein gesamtes Gewehrsystem als Produktionssystem aufgebaut. Diese Firma ist ein schönes Demonstrationsbeispiel, denn es ist nicht zufällig die erste Firma, die 1895 das in Lizenz produzierte erste Maschinengewehr in Deutschland herstellt. Es ist ein in Lizenz produziertes Modell von Hero Maxim, das aus England kommt. Und von dieser Ludwig Löwe AG lange Zeit als der einzigen produziert wird, so lange bis die staatlichen Gewehrfabriken das dann übernehmen. Die Frage, wie sich das, was ich Gewehrsystem genannt habe, als gewissermaßen die Basisentwicklung austauschbarer Produktion hin entwickelt zu der Austauschbarkeit von Maschinen, die hängt sehr stark mit der Entwicklung des Ersten Weltkriegs zusammen, beziehungsweise der Entwicklung um die Jahrhundertwende. Man beginnt also, nachdem die Austauschbarkeit von Gewehrschlössern möglich wird, dann immer weiter immer kompliziertere Maschinen nach dem Prinzip austauschbarer Produktion herzustellen. Und die Austauschbarkeit von kontinuierlich laufenden Maschinen ist natürlich sehr viel schwieriger zu bewerkstelligen als die von so vergleichsweise primitiven Mechanismen wie Gewehrschlössern. Man rechnet dann zum Beispiel die Anzahl der Teile durch und die Anzahl der Operationsschritte, die dann bei einer Maschine wie diesem Maxim-Maschinengewehr natürlich ins Utopische steigt. Die normale Zahl für ein Gewehrschloss Ende des 19. Jahrhunderts liegt bei etwa 61, 62 Teilen und die von Maxim-Maschinengewehr um das Dreifache höher. Und wenn man das dann multipliziert mit der Anzahl der Operationen, die nötig sind, ein Einzelteil herzustellen, kann man sich vorstellen, welche organisatorische Schwierigkeit da auftaucht. Man könnte die kurze Geschichte der Austauschbarkeit tatsächlich dann kulminieren lassen im Ersten Weltkrieg und dieser Entwicklung, von der ich schon sprach, dem sprichwörtlich gewordenen Gewehr 0815. Solche Austauschbarkeit von Maschinen als Waffen fällt natürlich nicht vom Himmel oder ist irgendeine Marotte einzelner Ingenieure, sondern ist nichts weniger als ein taktischer, logistischer und strategischer Vorteil in Kriegszeiten. Waffen, die nicht austauschbar sind, haben den großen Nachteil, dass dann, wenn sie kaputt sind, sie als unverwertbar wieder in die Heimat zurückgeschickt werden müssen, beziehungsweise in die staatlichen Gewehrfabriken mit den ganzen Transportproblemen, oder es müssen eine ganze Masse Ersatzgewehre mitgenommen werden, während der entscheidende logistische Vorteil austauschbarer Geräte ist, es lassen sich, so hat man errechnet, aus 10 kaputten Waffen mindestens 7 ganze funktionierende Waffen herstellen, dann, wenn die Einzelteile beliebig verschoben werden können von Gerät zu Gerät. Sie haben sich also nicht überlegt, Wegwerfmaschinengewehre zu machen? Nein, sondern es ist eher das Gegenteil. Es ist praktisch mehr so ein Recycling-Prinzip. Ne? Also Das führt so weit, dass im Ersten Weltkrieg eine Kommission an die Front geschickt wird, die feststellt, wir müssen die Leute dazu anhalten, dass sie fleißig Einzelteile sammeln und jedes Einzelteil bekommt eine Prämie, dann können wir auf diese Weise mühelos ständig Waffen wieder recyceln. Ich würde also von sowas wie einer Vorform von Schlachtfeldrecycling sprechen, die also nicht nur eine Vision ist, sondern durchgerechnet wird und durchrechenbar ist. Allerdings ohne ökologische Begründung. Ohne ökologische Begründung. Diese Möglichkeit zu Schlachtfeldrecycling ist in der Tat sehr schwer. Oder sagen wir so, Schlachtfeldrecycling hat als die andere Seite der Medaille eine bestimmte Organisationsstruktur zur Voraussetzung, die man als das bezeichnen könnte, was man einen militärisch-industriellen Komplex nennt. Also Schlachtfeld wird dann synonym an Reparaturwerkstatt. Ja, es gibt tatsächlich ja an der Front für jede größere Armeegruppe eine Reparaturwerkstatt, die meistens ziemlich gegliedert sind. Es gibt also die Waffenmeister, die bei jeder Maschinengewehrkompanie sind, mit einer eigenen Ausrüstung, einem eigenen Werkzeugkästen, eigenen Reglements, wie die Waffen zu reparieren sind, wann sie wieder zu überprüfen sind und meistens, so heißt es in den Leitfäden, unter den Augen der beteiligten Soldaten soll die Waffe vom Waffenmeister überprüft werden zu Lehrzwecken, denn oberstes Gebot ist absolute Vertrautheit des Bedieners mit seinem Gerät und so werden praktisch die Werkstätten zugleich zu Lehrwerkstätten und das in unmittelbarer Nähe der Front und dann gibt es mehrere Abstufungen etwas weiter zurückgeschoben gibt es dann die, die Werkstätten, die für ein ganzes Armeekorps zuständig sind, die dann schon etwas besser und nicht mehr mobil sind und so weiter und so weiter. Also warum gingen sie eigentlich kaputt? War das Verschleiß oder waren sie noch nicht so gut? Ja, es gibt, also das ist natürlich so, im Hintergrund muss man sich ja schon vorstellen, dass Maschinen als Waffen, das heißt, das muss eine Maschine sein, die besser ist als eine andere Maschine. Das ist praktisch der strategische Vorteil einer Maschine als Waffe. Und während des ganzen Endes des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg wird in allen Armeen der Welt versucht, die für unsere Armee beste Waffe herauszufinden. Es finden unzählige Vergleichsschießen und Wettbewerbsvorführungen unter des Kaisers Augen, unter des Lord Huseleys Augen und unter den Augen sämtlicher Offiziere des Ordnance Department statt, um die definitiv beste Waffe herauszusuchen. Und praktisch der erste reale Testfall ist dann der Erste Weltkrieg. Und so kämpfen dann auf den verschiedenen Fronten, auf der einen Seite Hotchkiss, die französische Maschinengewehrentwicklung, und Maxim, die deutsche, und Vickers auf der anderen Seite und Lewis auf der amerikanischen Seite mit ihren jeweiligen Schwächen und Stärken gegeneinander. Das System, das ich ein bisschen mehr studiert habe, ist also das, was ich nennen würde, das System 08. Das ist also das System Maxim, das von der preußischen Armee angenommen wurde. Das hat den großen Vorteil, dass es vergleichsweise sehr robust ist, hat den Nachteil, dass es sehr schwer ist, ist schwer zu transportieren, und vor allem der große Nachteil ist das Kühlsystem, dass die Ursache für einen Großteil der Versager ist. Wobei man sagen muss, dass also dies, was man also als Unfälle in der Kriegsmaschine bezeichnen könnte, nämlich dann, wenn es nicht mehr funktioniert, im Fachjargon genannt die Hemmung, also weil so ein Patronengurt, der läuft entweder durch oder er bleibt stecken, so ist praktisch einer der wichtigsten Bestandteile der Ausbildung eines Machine Gunners, im Deutschen gibt es eigentlich gar keinen Ausdruck dafür, ist die Erkennen und Beseitigen von Hemmungen. Und so ist das, also ist die Hälfte der meisten Leitfäden für Maschinengewehre aller Typen die Bewältigung von Unfällen in dieser Maschine. Die heutigen Maschinengewehre brauchen eigentlich keine Kühlung. Warum haben die ersten Typen, also die erste Generationen, eine Kühlung gebraucht? Das hängt erstens damit zusammen, dass die Feuerstöße sehr, sehr lang waren. Man hat bis zu 20.000 Schuss ohne Stopp abgefeuert, während in heutigen Zeiten eher die kurze Feuerstöße gegeben hat. Und dann ist es natürlich eine Frage des Metalls. Die einzige Maschinengewehrentwicklung, die rein auf Metallkühlung gesetzt hat, war die französische, die so eine Art Heizrippen an dem Lauf hatte, um eine größere Oberfläche zu bieten. Leichter war die ganze Chose auch in Flugzeugen, wo die Luft automatisch gekühlt hat. Also das Hauptproblem waren schon die infanteristischen Gewehre in den Grabensystemen des Ersten Weltkriegs, wo eben dann in Deutschland die Wasserkühlung da angenommen wurde, mit auch spezifischen Problemen, weil das Wasser dann wieder verdampft ist und dann Dampfwolken die Stellungen erkennbar gemacht hat und solche kleinen Details. Aber was ich noch sagen wollte, ist, diese Struktur, die wir gerade angedeutet haben, der Front als reale Werkstätte und nicht nur als metaphorische Werkstätte, hat ihr Gegenbild in der Organisation, in der kriegswirtschaftlichen und kriegsindustriellen Organisation der Produktion einer solchen Maschine auf dem, kann man sagen, letzten Stand der Massenproduktion. Und da ist es nun schon sehr interessant, dass die Austauschbarkeit oder so könnte man auch sagen, Modularität von Waffen, denn jedes Einzelteil, das in jeder anderen Waffe verwendet werden kann, ist im Grunde nichts anderes als eine Vorform eines Moduls für eine Waffe. Dass also diese Modularität oder Austauschbarkeit ist erst ermöglicht, Waffen an verschiedenen Orten zu produzieren. Und so gibt es für dieses 0815 Aufträge an 100 verschiedene Firmen, die jede Firma bestimmte Funktionsgruppen, bestimmte Einzelteile produzieren. Diese Einzelteile nach Spandau oder Erfurt, also an drei Orte der staatlichen Gewehrfabriken schicken, und dort wird dann nur noch zusammengebaut. Das heißt also, die totale Mobilmachung einer nationalen Industrie basiert technisch gesehen einzig und allein auf der Möglichkeit, so präzise zu arbeiten, dass die Einzelteile an verschiedenen Orten hergestellt werden können. Und das gibt natürlich einen wahnsinnigen Sprung in der Anzahl der produzierten Geräte. Also laut dem Hindenburg-Programm, was so die einschneidendste Phase in dieser Entwicklung des Ersten Weltkrieges ist, war die Forderung, dreimal so viel Gewehre zu produzieren wie vorher, und zwar innerhalb von 2 Monaten. Und das wurde tatsächlich bewerkstelligt, und zwar so sehr, dass man dann die Produktion sogar wieder drosseln musste, weil die technische Basis von Austauschbarkeit in den staatlichen Gewehrfabriken gesichert war. Und diese technische Basis, und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, besteht darin, dass man die richtigen Unterlagen hat. Das heißt also, erstens mal darf man, wenn eine nationale Industrie, eine gesamte nationale Industrie ein bestimmtes Gerät herstellen soll, darf natürlich nicht jede Firma die Konstruktionszeichnung der gesamten Waffe bekommen, aus Gründen einfach der Geheimhaltung. Das wäre viel zu gefährlich. Das heißt also, jede Firma muss nur die reproduzierten Konstruktionszeichnungen für das Teil, das sie produziert, bekommen. Und deswegen beginnt die Geschichte des militärisch-industriellen Komplexes auf dem Stande des Ersten Weltkriegs bei der Zeichnung. Und das heißt, in einem, kann man sehr konkret nachweisen, einem Büro in den Gewehrfabriken Spandau, dem sogenannten Fabrikationsbüro Spandau, das nichts anderes macht, als Konstruktionszeichnungen zu normieren, zu vervielfältigen, abzuzeichnen und zu verschicken. Nebenbei bemerkt, gibt es dort auch eine Zeichenschule für Frauen, die praktisch ganz nach dem Modell dessen, was Friedrich Kittler über die Sekretärinnen analysiert hat, zu den diskursiven Instanzen der Vervielfältigung von der Aufzeichnungsbasis von Maschinen werden. Yeah. Also nochmal kurz zu pointieren in Bezug auf den Anfang. Eine gut geölte und sauber blinkende Maschinerie ist also ein Produkt, das innerhalb eines ganzen Systems steht. Ein Gerät, das aus austauschbaren Einzelteilen besteht, ist in sich ein so formalisiertes Gebilde, dass es nur sauber blitzen kann. Es gibt schöne Beispiele, wo das wieder in das Sinnliche übertritt. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, die sogenannten Lehren, das sind die Maßinstrumente, mit deren Hilfe man sowas wie Modularität sichert. So ist das wirklich das haargenaue Gegenteil dessen, was in dem Anfangszitat über die Abfallexistenz der Maschinenbediener geschrieben wird. Solche Maßgeräte, die liegen nämlich in Samtkästen auf rotem Samt, meistens in Messing mit einer schönen eingedruckten Ziffer und dann noch in der Regel auf Hochglanzpapier fotografiert. Und Hochglanzpapier zu der damaligen Zeit ist ein Novum. Wie übrigens auch die Geschichte der Präsentation dieser Waffen. Eine sehr medial gesehen eine sehr interessante Geschichte ist, da sie nämlich von der einfachen Konstruktionszeichnung in den alten Büchern und Leitfäden über Maschinengewehre bis zu einer perfekten fotografischen Präsentation auf glänzendem Papier ab 1917 geht. Und das ist dann das, was dem nun wirklich zum modernen Arbeitersoldaten gewordenen Maschinenbediener in die Hand gedrückt wird. Ein auf Hochglanz gedrucktes Porträt aller Einzelteile plus der zusammengesetzten Waffe, die er bedient. Worüber ich jetzt noch zum Schluss vielleicht kurz reden wollte, ist die Vermutung, dass es sich bei so einem System wie dem Maschinengewehr in sich um ein modulares System handelt. Also in zweifacher Hinsicht um ein modulares System. Es besteht aus Modulen und es lässt sich selbst wiederum als Ganzes modular einsetzen. Um einige Beispiele dafür zu nennen, ist zum Beispiel die Strategen des Ersten Weltkriegs, die auch nach dem Ersten Weltkrieg bis 1939 kann man sagen, nichts anderes tun als Weltkrieg auswerten. Da gehört es zum ständigen, wiederholten Staccato, dass die Maschinengewehre den Krieg immobilisiert hätten und der Panzer den Krieg wiederum mobilisiert hätte. Also das Auftauchen der ersten Tanks hat praktisch die absolute Überlegenheit jeder Art von Defensive aufgehoben. Was aber sind Panzer? Wenn man sie genau anguckt und von ihrer Frühgeschichte an verfolgt, werden sie als bewegliche Maschinengewehrnester bezeichnet und auch so taktisch konzipiert. Das heißt, ein Panzer ist auf Räder und nicht nur auf Räder, sondern eben auf Ketten gesetztes, bewegliches, gepanzertes Maschinengewehrnest. So dass man also sagen könnte, in einem solchen Maschinengewehrnest rattern die Serien der Patronengurte und unter einem solchen Maschinengewehrnest rattern die Ketten der Fortbewegung. Es ist also ein in mehrfacher Hinsicht serielles Gebilde, in das das Maschinengewehr gewissermaßen als Modul integriert ist. Solche Systeme wie das Maxims lassen sich dann zum Beispiel auch kolossal miniaturisieren. Eine der folgenreichsten Entwicklungen von Handfeuerwaffen ist die bekannte Luger-Pistole, genannt Pistole 08 mit derselben Serienbezeichnung, die im Grunde, so wird das in allen Patentschriften und lässt sich auch, wenn man das genau anguckt, deutlich sehen, ist nichts anderes als eine miniaturisierte Version des Funktionsprinzips von Maxims Maschinengewehr. Und als solches bekommt ein solches System eine kolossale Verbreitung. Eine solche Luger-Pistole ist übrigens, vermute ich mal, eine der bestuntersuchtesten Waffen, die je produziert wurden. Kein geringerer als der Ballistiker Karl Kranzt, von dem auch schon Pynchon weiß, unternimmt 1902 zum Beispiel genaueste kinematografische Untersuchungen der Verschlussbewegungen und der Bewegungsverhältnisse eines solchen miniaturisierten Maxim-Systems. Er stellt praktisch wie Marais mit seinen Reihenbildern von tierischen Bewegungen, Filmstreifen der Bewegungen der Verschlüsse von Luger-Pistolen her. Und wenn man dann noch dazu nimmt, dass die Kinematografie selbst sehr enge Beziehungen zum Prinzip des Maschinengewehrs unterhält, bis hin eben zu der schönen Erfindung einer Kamera, die für Simulation auf Flugzeugen installiert ist und Maschinengewehrkämpfe simulieren kann. Oskar Meester, der Berliner Kinematografen Techniker, hat 1916 ein solches Gerät erfunden, auf dem man dann am Schluss auf dem Filmbild ablesen kann, wie viele getroffene Schüsse bei einem Luftkampf abgegeben wurden, bei einem quasi simulierten Luftkampf. Das ist also jetzt innerhalb des Ersten Weltkrieges eine Entwicklung, die sehr deutlich diese Verbindung was man ja auch bei Paul Ferrario nachlesen kann in Krieg und Kino. Genau, der sehr schöne Passage über die Entwicklung des Fokker-Schneiderschen Systems hat, das wiederum eine Möglichkeit ist, ein solches System wie das Maschinengewehr als Modul zu koppeln mit einem Flugzeugmotor und dem Rotor eines Flugzeugpropellers, das immer dann geschossen wird, wenn gerade kein Propeller vor der Mündung steht. Das ist auch ein Moment, dass so ein System wie das Maximsche eine universelle Modularität und eine universelle Verbindbarkeit darstellt. Eine der, würde ich sagen, wie soll man sagen, die Quintessenz solcher Verbindbarkeit, die liegt, so vermute ich dann, wieder in oder unter Kriegsverhältnissen sicher nicht am unbedeutendsten Punkt, wieder in den taktischen Formationen und den taktischen Ordnungen, in den Vorschriften zum Abwehrkampf, die Ludendorff für die letzte große Schlacht von 1918 herausgibt. Da gehört es zu den wesentlichen Bestimmungen, dass Maschinengewehre, und das heißt das System 08, so nennt er es, das Gerippe der einer Frontstellung sein sollen. Und er sagt, die taktische Verwendung dieser Maschinengewehre soll die gesamte Front als Schachbrett organisieren. Und zwar an bestimmten Netzpunkten dieser schachbrettförmigen Aufteilung der Front sitzen die Maschinengewehre. Das heißt also, Maschinengewehre wären in diesem Sinne die Knotenpunkte eines Verbindungsnetzes. Ein Verbindungsnetz, das so dicht sein muss, dass die Verbindungen zwischen den einzelnen Punkten aufrechterhalten sind, aber so locker sein muss, dass praktisch keine solche Dichte ist, dass es durch feindliche Artillerie zerstört werden kann. Man könnte vielleicht zum Schluss pointiert sagen, dass die universelle Verbindbarkeit eines solchen Systems darin besteht, dass es die Knotenpunkte in einem Netz darstellt, womit ein solches System jeden Objektcharakter im eigenen Sinne verloren hätte, sondern ganz in ein System eben aufgegangen wäre. Aber stimmt deiner Meinung nach diese Kritik, dass Maschinengewehre diesen Ersten Weltkrieg gewonnen haben lassen zu einem Grabenkrieg? Das glaube ich, das kann man schon sagen. Ja. Was ich immer noch eine sehr, um die These, dass es sich da tatsächlich um eine Leitmaschine handelt und dass eine Leitmaschine in einem Krieg natürlich was anderes ist, als wenn man einfach über die Leitmaschine einer Epoche redet, das könnten die Berechnungen zeigen, dass vermutlich mehr als 80% aller Toten des Ersten Weltkrieges auf das Konto von Maschinengewehren gehen. Was man diskursiv wieder weiter verlängern kann, dass dieser Weltkrieg wird einfach durchgerechnet. Das heißt, man rechnet, wie viele Tote kommen auf welche Waffe. Und es gibt zum Beispiel auch Berechnungen, dass pro einem Toten 1 Million Schüsse gefallen sind. Was in der Tat ein immenses Missverhältnis ist, oder was heißt Missverhältnis, aber interessant finde ich in dem Moment, in dem Zusammenhang wirklich nur, dass man sowas durchrechnet oder dass man zum Beispiel die Lebenserwartung eines Offiziers an der Westfront auf durchschnittlich 14 Tage rechnet. Die Lebenserwartung eines Offiziers an der Westfront war durchschnittlich 14 Tage. So rechnet man. Also das Interessante ist, als der Diskurs, den Krieg auf diese Weise durchzurechnen. Und was rechenbar ist, ist wahrscheinlich immer der Tod. Oder ist hier jedenfalls. Wurde damals in diesen Kriegsjahren auch viel in den Zeitungen über diese Wundermaschinen geschrieben? Oder war das Geheimnis? Du hast gerade gesagt, also die Einzelteile, das wäre alles geheim. Mhm. Die Maschinen waren aber vor dem Ersten Weltkrieg schon bekannt. Hat man damals schon, in öffentlicher Meinung schon geahnt, wie wichtig diese Maschinen eigentlich waren in diesem Krieg? Ja, ganz sicher. Es ist natürlich nur die Frage, Geheimhaltung fängt also auf einem bestimmten Niveau an. Das heißt, die Maschinengewehrkompanien waren von Anfang an als Eliteeinheiten aufgebaut worden und die ersten Verdienstkreuze in der englischen Armee wurden zum Beispiel an Maschinengewehrschützen vergeben und spätestens seit solchen den Ereignissen ist das Maschinengewehr irgendwie als öffentliches Bewusstsein präsent. Abgesehen davon, dass es dann, wie John Ellis es sehr schön beschreibt, sehr bald den Punkt gibt, wo das zum Beispiel im Film auftaucht, wo also dann Gangster-Stories sich um Maschinengewehre und so weiter herum bilden. Aber die eigentliche Stufe der Geheimhaltung, was jetzt die technischen Daten betrifft und vor allem die technischen Daten der Produktion, das ist ganz sicher, also ich habe keine genauen Belege darüber bisher gefunden, wie weit die alliierte Spionage Bescheid wusste über das System über das Produktionssystem der preußischen Armee. Das weiß ich nicht, aber ich bin sicher, dass es bis zum gewissen Grad die Geheimhaltung da gegeben war. Ein interessanter Punkt ist natürlich der Übergang der militärischen Produktion in die zivile, weil um 1917, das hat jüngst in einer interessanten Dissertation gewisser Dr. Wölker gezeigt, beginnt die zivile Normierungsgeschichte, die militärische abzulösen. Und in dem Moment ist natürlich mit der Geheimhaltung eine ganz andere Dimension angeschlagen. Also auch die privatwirtschaftliche Dimension, die ja auch sehr, ich meine, kapitalistische Konkurrenz hat zu ihrem Kleingeld, Geheimhaltung. Und das ist die Schwierigkeit aller Normierung und die Schwierigkeit aller Normierung bis heute eigentlich, dass also die einzelnen Firmen im Grunde von ihrer Privatnorm nicht abgehen wollen, um die Abhängigkeit des Kunden von dieser und nur dieser Firma nicht aufzugeben, das ein eklatantes wirtschaftliches Potenzial darstellt. Und das sind die Schwierigkeiten, die praktisch dann gegen Ende des Ersten Weltkrieges entstehen, als die militärische nationale Normierung, sprich Austausch oder modulare Produktion, in eine zivile übergeführt werden soll. Und es ist ein interessanter Aspekt, dass die Frühgeschichte der Normierung sehr eng verbunden ist mit dem ganzen Gedankengut nationaler Gemeinwirtschaften, sprich Planwirtschaften. Denn die Normierung, die zivile Normierung als Vorteil ist nur sichtbar, wenn man die Wirtschaft als einen nationalen, militärisch-industriellen Komplex begreift, der konkurrenzfähig sein muss, vor allem gegen andere nationale Wirtschaften. Und so kann man das von Walter Rathenau bis Wichert von Möllendorf bis zu dem Papst eben der Weltkriegsnormierung Friedrich Romberg verfolgen, dass Normierung auch im zivilen Sektor genau dort beginnt, wo es sich um eine nationale Mangelwirtschaft handelt, also um die Konzeption einer Planwirtschaft aufgrund von Blockadesituationen zum Beispiel. Und es ist natürlich der Übergang von der Kriegswirtschaft in die Friedenswirtschaft, die Walter Rathenau so klar wie wahrscheinlich kein anderer konzipiert. Er sagt, jetzt wird nach 1918, nach dem Ende dieses Krieges, werden wir mit wirtschaftlichen Waffen weiter kämpfen müssen und deswegen Normierung. Eine Illusion, eine Konzeption, die sich dann in den 20er Jahren verliert, weil sich die Sache dann doch ganz anders darstellt. Was also nur zeigt, dass selbst wenn sich diese Illusion der nationalen Konkurrenz von Gemeinwirtschaften als nicht so bedeutsam herausstellt, wie von Möllendorf das ursprünglich gedacht hatte und er dann ja auch abtritt als Wirtschaftsmagnat. Selbst dann zeigt es einfach, dass die Geschichte der Normierung in einer Spannung steht zwischen einer nationalen Wirtschaft eines militärisch-industriellen Komplexes und der Privatwirtschaft. Und nicht von ungefähr die Geschichte der Normierung in Deutschland eben 1917 beginnt, zu einer Zeit, als sich eben sowas wie eine nationale Mangelwirtschaft aufgebaut hat, deren technischer Einsatz oder technisches Kleingeld tatsächlich die Frage der Austauschbarkeit durch Normierung war. Thank you.